Herzlich willkommen zu unserem Podcast über kurdische Musik. Heute geht es um ein ganz besonderes Instrument, Bisaz. Bisaz ist das Herzstück der kurdischen Musik. Sie ist ein langes Saiteninstrument mit einem kleinen Korpus und einem langen Hals. Ihr Klang ist weich und tief. Wenn man sie hört, spürt man sofort, diese Musik kommt aus der Seele. In Kurdistan, also in den kurdischen Gebieten der Türkei, des Irak, des Iran und Syriens, ist die Saz überall bekannt. Sie wird auf Festen gespielt, auf Hochzeiten, bei Familienfeiern, aber auch allein in stillen Momenten. Früher begleiteten Dengbetsch, also traditionelle Sänger, ihr Geschichten mit der Saz. Sie sangen über Liebe, Heimat, Trauer und vor allem über Freiheit. Denn die Saz war nicht nur ein Instrument, sie war eine Stimme, besonders in Zeiten, in denen kurdische Sprache und Kultur unterdrückt wurden. Ein berühmter Musiker, der die Saz groß gemacht hat, ist Juan Peruer. Seine Musik ist heute weltweit bekannt. Er hat der kurdischen Kultur durch die Saz eine starke Stimme gegeben. Auch heute ist die Saz wichtig, nicht nur in der traditionellen Musik. Viele junge Künstler mischen sie mit modernen Klängen, mit Gitarre, Keyboard, sogar Hip-Hop. So bleibt sie lebendig und verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Die Saz ist mehr als nur ein Instrument. Sie erzählt Geschichten und sie bewahrt die Kultur eines Volkes.